Madame, eine junge, schüchterne Pianistin, bezieht ihre neue Wohnung, um sich in Ruhe auf einen Wettbewerb vorzubereiten. Doch in der Wohnung scheint es zu spuken. Sie brechen mir die Finger! Da ist wer! Auf der anderen Seite der Wand dreht ein neurotischer Spieleentwickler an der Schraube, um seine neue Nachbarin so schnell wie möglich zum Auszug zu bewegen. Die Wohnungen hier sind ganz schlecht schallgedämmt. Die Wände sind total hohl und man hört einfach jedes Geräusch. Merken Sie ja. Die Hausverwaltung können Sie da vergessen. Die Wohnungen sind nicht im gleichen Gebäude. Sie sind nicht mal im gleichen Arrondissement. Wir sind in zwei Wohnungen gefangen, die eine architektonische Anomalie darstellen. Eine Weile bekriegen sich die beiden neuen Nachbarn durch die hellhörige Wand, bis sie beschließen, sich miteinander zu arrangieren, damit jeder seiner Arbeit nachgehen kann. Eine unsichtbare Beziehung nimmt durch die Wand ihren Lauf. Wie sind Sie so, wenn ich fragen dürfte? Wie meinen Sie das? Na, wie Sie aussehen, meine ich. Groß und blond. Und Sie? Mit dem Herz durch die Wand ist das Regiedebüt des französischen Schauspielers Clovis Cornillac. Eine märchenhafte Großstadtparabel über das optimale Verhältnis von Nähe und Distanz. Oh ja, sind die gebräuchig. 25.000 Kilometer im Auto an den Rändern Europas legten der Schweizer Filmemacher Jan Gassmann und sein Kameramann Ramon Giger zurück, um vier Paarbeziehungen in Thessaloniki, Dublin und Sevilla zu dokumentieren. I'm not trying to say you're doing anything wrong or anything like that. But we need to be able to make each other want to be like, you know. Together. Together, like. So you're saying I don't make you want to be around me? No, sometimes you annoy me. Europe She Loves erzählt in intensiven, rauen, nüchternen und rauschhaften Bildern von der Befindlichkeit eines Kontinents im Umbruch und richtet den Fokus auf die jungen Europäer, deren Leben neben Lust und Liebe vor allem von Perspektivlosigkeit geprägt ist, von exzessivem Drogenkonsum und finanziellen Nöten. Ernst Losser, 13 Jahre alt, Mutter verstorben, Vater fahrender Händler. Wir können dir helfen. Gibt's hier Schule? Nein. Nach längeren Aufenthalten in Kinder- und Erziehungsheimen landet der jenische Ernst Losser Anfang der 40er Jahre in einer Nervenheilanstalt in Süddeutschland. Wir haben dem Gemüse durch einen mehrstündigen Kochvorgang jeglichen Nährwert entzogen. Das heißt, die Patienten verhungern. Während sie essen. Das Euthanasie-Programm der Nazis ist in vollem Gange. Unter der Leitung des Klinikdirektors Dr. Feithausen werden von willigen Ärzten, Pflegern und Krankenschwestern systematisch Patienten ermordet. Brauchst du das? Das ist eine schwierige Frage. Nur, dass Dr. Feithausen fragst. Nein, ich frage Sie. Nebel im August basiert auf der wahren Lebensgeschichte des 1944 in der Nervenheilanstalt Kaufbeuern-Irsee ermordeten Ernst Losser. Mit einem hervorragenden Schauspielerensemble, allen voran der 12-jährige Ivo Pizka, gelingt Produzent Ulrich Limmer, Regisseur Kai Wessel und Drehbuchautor Holger Carsten Schmidt ein differenzierter und erschütternder Film über die allzu leicht in Vergessenheit geratenden mörderischen Euthanasieverbrechen von Medizinern, Pflegern und Krankenschwestern, die nach 1945 reihenweise freigesprochen wurden.